doch eins nach dem anderen. Wie und wann genau der SARS-CoV-2-Erreger zum ersten Mal von einem Fledertier auf einen Zwischenwirt und von dort auf den ersten Menschen übersprang, war Gegenstand einer aufwendigen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Deren letztlich unklares Ergebnis sei politischer Sprengstoff, warnte der chinesische Außenminister Wang Yi im Januar 2021. Denn sowohl was die mögliche Ursache der Zoonose als auch was den Umgang mit den ersten Fällen angehe, impliziere selbst ihr vages Ergebnis bereits Schuldzuweisungen. Vergeblich hatten die chinesischen Behörden schon im Dezember 2019 und Januar 2020 versucht, die Erzählung vom chinesischen Virus einzufangen, indem sie dessen Existenz und vor allem die ersten Erkrankten und Toten, darunter eine der Cassandras der Pandemie, den Arzt Li Wenlian, der die Welt warnen wollte, schlichtweg negierten. Wertvolle Zeit wurde vergeudet, weil die chinesische Regierung nicht der Antagonist in dieser Geschichte sein wollte. Was an der Hypothese, dass ein Laborunfall in Wuhan die Pandemie losgetreten haben könnte, wirklich dran ist, weiß man bis heute nicht. Immerhin ist man sich sicher, dass das Virus von Wuhan aus den hochgetakteten internationalen Flugverkehr nutzte, bevor es nach Norditalien und schließlich nach Bayern kam. Es breitete sich in Clustern aus, in denen manche hochinfektiöse, aber nicht immer symptomatische Erkrankte Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen gleichzeitig anstecken. So geschehen im Februar 2020 bei der berühmten Karnevalssitzung in Heinsberg oder in mehreren Après-Ski-Bars im österreichischen Wintersportort Ischgl. Die Behörden und Regierungen trafen die ersten Meldungen unvorbereitet, auch wenn sie öffentlich etwas anderes erzählen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, erklärte noch am 12. Februar 2020: Wir sind wachsam, wir sind aufmerksam, wir sind gut vorbereitet. Der letzte Teil des Satzes ist in der Rückschau eine massive, fahrlässige Fehleinschätzung. Oder, wenn Spahn so informiert war, wie man es von einem Gesundheitsminister erwartet, in der wohlwollendsten Interpretation eine weiße Lüge, um keine Panik zu verbreiten. Wie überraschend traf die Pandemie die westliche Welt. Welche Vorkehrungen waren getroffen worden, welche hätten bereits getroffen sein müssen? Nahezu alle Politikerinnen und viele Medien stricken bis heute am Narrativ des Nichtwissens, des Überraschungsangriffs durch das Virus, eines globalen, kollektiven Schicksalsschlags, eines Unfalls. Das ist die erste Lüge.